Erster nimmt mich als Beispiel, so wie ich Christus als Beispiel nehme. Zweiter, ich lobe euch, weil ihr immer an mich denkt. Ihr haltet euch an die Regeln, die ich euch gab. Dritter, ich möchte euch sagen, Christus ist das Haupt jedes Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Gott ist das Haupt von Christus. Vierter, wenn ein Mann betet oder spricht, hat er nichts auf dem Kopf. Wenn er etwas auf dem Kopf hat, ehrt er sein Haupt nicht. Fünfter, eine Frau ehrt ihr Haupt nicht, wenn sie betet oder spricht. Ihr Kopf ist dann unbedeckt. Das ist, als ob ihr Haar abrasiert wäre. Sechster, wenn eine Frau ihren Kopf nicht bedeckt, soll sie sich die Haare schneiden lassen. Es ist aber eine Schande für eine Frau, wenn sie kurze Haare hat. Darum soll sie ihren Kopf bedecken. Siebter, ein Mann muss seinen Kopf nicht bedecken. Er ist ein Abbild und die Ehre Gottes. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Achter, der Mann kommt nicht von der Frau. Aber die Frau kommt vom Mann. Neunter, der Mann wurde nicht für die Frau geschaffen. Die Frau wurde für den Mann geschaffen. Zehnter, darum soll die Frau ein Zeichen auf dem Kopf tragen. Das ist wegen der Engel. Elfter, aber vor dem Herrn ist es so, die Frau ist nicht ohne den Mann. Und der Mann ist nicht ohne die Frau. Zwölfter, die Frau kommt vom Mann. Und der Mann kommt durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Dreizehnter, denkt selbst darüber nach, ist es richtig, wenn eine Frau zu Gott betet? Ihr Kopf ist dann nicht bedeckt. Vierzehnter, die Natur lehrt euch auch, es ist eine Schande für einen Mann, lange Haare zu haben. Aber für eine Frau ist es eine Ehre. Fünfzehnter, denn das Haar ist ihr wie ein Schleier gegeben. Sechzehnter, wenn jemand streiten will, wir kennen diese Sitte nicht. Auch die Gemeinden Gottes kennen sie nicht. Siebzehnter, ich muss euch sagen, ich kann das nicht loben. Eure Treffen führen nicht zu Gutem, sondern zu Schlechtem. Achtzehnter, zuerst höre ich, es gibt Streit, wenn ihr euch trefft. Ich glaube das zum Teil. Neunzehnter, es muss Gruppen bei euch geben. So wird klar, wer wirklich zu Gott gehört. Zwanzigster, wenn ihr euch trefft, esst ihr nicht das Abendmahl des Herrn. 21. Jeder isst zuerst seine eigene Mahlzeit. Dann hungert der eine, und der andere trinkt viel Wein. 22. Habt ihr keine Häuser zum Essen und Trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes? Wollt ihr die beschämen, die nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch loben? Das kann ich hier nicht tun. 23. Ich habe vom Herrn gelernt, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm Brot in der Nacht, als er verraten wurde. 24. Er dankte Gott und brach das Brot. Er sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das, um an mich zu denken. 25. Nach dem Essen nahm er auch den Becher. Er sagte, dieser Becher ist ein neuer Vertrag durch mein Blut. Tut das, so oft ihr trinkt, um an mich zu denken. 26. So oft ihr dieses Brot esst und den Becher trinkt, zeigt ihr den Tod des Herrn. Das tut ihr, bis er wiederkommt. 27. Wer das Brot oder den Becher des Herrn nicht richtig nimmt, der tut etwas Falsches. Er sündigt gegen den Leib und das Blut des Herrn. 28. Jeder soll sich selbst prüfen. Dann soll er von dem Brot essen und von dem Becher trinken. 29. Wer isst und trinkt, aber den Leib des Herrn nicht erkennt, der bringt sich selbst ins Gericht. 30. Darum sind viele von euch schwach und krank. Und viele sind gestorben. 31. Wenn wir uns selbst prüfen, dann straft Gott uns nicht. 32. Der Herr straft uns, damit wir lernen. So werden wir nicht mit der Welt verurteilt. 33. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. 34. Wenn jemand Hunger hat, soll er zu Hause essen. Dann wird euer Treffen nicht zum Gericht. Die anderen Dinge werde ich regeln, wenn ich komme.